Hingerissen und voll Bewunderung blickte Bastian dieses Bild an. Er wollte gerade fragen, wer dieser schöne junge Königssohn sei, als ihn wie ein Blitzstrahl die Erkenntnis durchzuckte, dass er es selber war. Es war sein eigenes Spiegelbild in Mondenkinds Goldaugen. Er sah an sich hinunter, und alles war so wie in Mondenkinds Augen, die Stiefel, die Jacke, der Turban, seine Gestalt und, soweit er es fühlen konnte, auch sein Gesicht. Staunend blickte er auf seine Hände. Er wandte sich nach Mondenkind um. Sie war nicht mehr da. Er war allein in dem runden Raum, den das glimmende Pflanzendickicht gebildet hatte. »Mondenkind!« Aber er bekam keine Antwort. Ratlos setzte er sich nieder. Was sollte er nun anfangen? Warum hatte sie ihn allein gelassen? Und während er so dasaß und zu verstehen versuchte, was Mondenkind veranlasst haben mochte, ihn ohne Erklärung und ohne Abschiedswort zu verlassen, spielten seine Finger mit einem goldenen Amulett, das an einer Kette um seinen Hals hing. Er betrachtete es und stieß einen Laut der Überraschung aus. Aurin! Mondenkind hatte ihm ihre Macht über alle Wesen und Dinge Phantasiens hinterlassen, und solange er dieses Zeichen trug, würde es sein, als wäre sie bei ihm. Bastian blickte lange die beiden Schlangen an, die helle und die dunkle, die einander in den Schwanz bissen und ein Oval bildeten. Dann drehte er das Medaillon um und fand zu seiner Verwunderung auf der Rückseite eine Inschrift. Es waren 4 kurze Worte in eigenartig verschlungenen Buchstaben. »Tu, was du willst.« Davon war bisher in der unendlichen Geschichte nie die Rede gewesen. Hatte Atreo diese Inschrift nicht bemerkt? Aber das war jetzt nicht wichtig. Wichtig war allein, dass die Worte die Erlaubnis, nein, geradezu die Aufforderung ausdrückten, alles zu tun, wozu er Lust hatte. Er war neugierig auf Perelin und er genoss es, schön zu sein. Dass niemand da war, um ihn zu bewundern, störte ihn nicht. Im Gegenteil, er war froh darüber, dieses Vergnügen ganz für sich allein zu haben. Ihm lag ganz und gar nichts an der Bewunderung derer, die ihn bisher verspottet hatten. Jetzt nicht mehr. Er dachte fast mit Mitleid an sie. Je länger er jedoch durch diese neue Welt marschierte, desto deutlicher verwandelte sich seine Freude darüber, schön zu sein, in etwas anderes. Sie wurde ihm selbstverständlich.